Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vor ungefähr 100 Jahren, Ende 1918, wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Damit endete die Monarchie und die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland wurde gegründet. Nach nur 15 Jahren endete sie bekanntlich mit der Diktatur der Nationalsozialisten. Seitdem gibt es in Deutschland eine tiefsitzende Angst, so etwas wie Weimarer Verhältnisse könnten sich wiederholen. Nun wiederholt sich Geschichte nicht so einfach, aber man kann daraus Lehren für die Gegenwart ziehen. Die Lehren aus der Weimarer Republik. Ein Beitrag von Andreas Beckmann. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Es lebe die Deutsche Republik. Es hätte der Anfang einer Erfolgsgeschichte sein können, als Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die erste deutsche Republik ausrief. Doch stattdessen wurde Weimar später zum Sinnbild des Scheiterns und stand als abschreckendes Beispiel im Raum, als 30 Jahre später zumindest die Westdeutschen die Chance bekamen, eine zweite Demokratie zu begründen. Der Berliner Historiker Sebastian Ulrich spricht von einem regelrechten Angstkomplex, der die Väter und Mütter des Grundgesetzes belastet habe. Diese Angst begleitet die Bundesrepublik seit ihrem Entstehen. Eine tiefsitzende Sorge davor, dass die Demokratie erneut scheitert. Viele Akteure der damaligen Zeit, führende Akteure, Adenauer, Schumacher, Heuss, waren wichtige Akteure auch der Weimarer Zeit gewesen. Die hatten das noch genau vor Augen. Das Scheitern Weimars war auch ihr Scheitern. Diese Sicht auf Weimar, die nur das Ende in den Blick nimmt, prägte damals wie heute das Image dieser Republik. Deswegen taugte sie so wenig als Vorbild für die zweite deutsche Demokratie 30 Jahre später. Dabei war der Start der Weimarer Republik durchaus geglückt. Immerhin 75% der Wähler stimmten bei der ersten Reichstagswahl 1919 für eine demokratische Partei. Allerdings täuscht diese Zahl darüber hinweg, dass die Republik bei der Mehrheit der Deutschen nie einen emotionalen Rückhalt fand, bemerkt Martin Sabro, einer der beiden Direktoren des Zentrums für zeithistorische Forschung ZZF in Potsdam. Sie hat keine Gründungslegende, keinen Gründungsmythos, keine demokratische Identität. Es gibt keine politische Gruppe, die sich vorbehaltlos zur Republik bekannt hätte. Der Publizist Theodor Wolff nannte sie die größte aller Revolutionen, weil sie ohne Gewalt auskam. Die brauchte sie nicht, weil die alten Eliten ihr kaum Widerstand entgegensetzten. Kurz bevor Scheidemann die Republik ausrief, hatte am 5. Oktober 1918 Max von Baden, der letzte Reichskanzler von Kaisers Gnaden, die Regierungsgewalt an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übertragen. Für viele konservative Bürger war es deshalb ein überflüssiger Umsturz. Für radikale Linke hingegen ein halbherziger, weil er die wirtschaftlichen Besitzverhältnisse unangetastet ließ. Gerade weil die Republik in einer Zeit größten Schmerzes geboren wurde, wollen wir sie erst recht lieb haben. Hermann Müller, seit 1919 SPD-Vorsitzender und 1920 zum ersten Mal zum Reichskanzler gewählt, blieb ziemlich allein mit seiner Liebe zur Republik. Große Teile des Bürgertums fürchteten, die Revolution verschlimmere nur das Chaos, das der Weltkrieg hinterlassen hatte. Sie fühlten sich bestärkt, als in zahlreichen Großstädten Arbeiterräte versuchten, die lokalen Großbetriebe unter ihre Kontrolle zu bringen. Obwohl diese Räte mehrheitlich von Sozialdemokraten beherrscht wurden, entschloss sich die SPD-geführte Reichsregierung, sie mit Hilfe von Polizei und Freikorps zu zerschlagen. Sie fürchtete eine Revolution nach russischem Vorbild, erzählt Martin Sabro. Wir müssen die gefährdete Ordnung sichern, das ist das Wichtigste. Die Menschen müssen Brot haben, sie müssen über den Winter kommen. Wir haben die spanische Grippe im Land, eine Epidemie, die mehr Tote gefordert hat als der Weltkrieg. Wir haben die feindlichen Alliierten gegen uns zu stehen. Und so sehen wir, dass doch die Leistungen, die diese Republik vollbracht hat, geradezu gigantisch waren und dass dafür eben auch sehr starke demokratische Kräfte zuständig waren. Die führten das Frauenwahlrecht ein, sicherten das Streikrecht und die Tarifautonomie und damit die Stellung der Gewerkschaften. Doch die Erinnerung an solche Leistungen wurde bald überdeckt von dem Eindruck, den die beiden schweren Wirtschaftskrisen der 20er Jahre hinterließen. Durch die Hyperinflation von 1923 und die Weltwirtschaftskrise nach 1928 wurde die Mittelschicht demoralisiert, berichtet Sebastian Ulrich. Es gab eine ökonomisch beraubte Schicht, die hatte durch den Weltkrieg und die folgende Inflation alle Vermögenswerte verloren, gerade in der Mittelschicht, die Statusverluste hat hinnehmen müssen. Für diesen Statusverlust machten viele die Republik verantwortlich und so ging der Stimmenanteil demokratischer Parteien im Laufe der 20er Jahre von Wahl zu Wahl kontinuierlich zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland wieder ökonomisch am Boden lag, war daher die größte Angst demokratischer Politiker, dass auch die Zweite Republik wirtschaftlichen Krisen nicht würde standhalten können, meint Frank Bösch, ebenfalls Direktor am ZZF. Die Angst vor Weimarer Verhältnisse war auch eine wirtschaftliche. Die Inflation von 1923 war den Zeitgenossen in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik sehr präsent. Wenn man überlegt, warum in den 70er Jahren ein paar Prozent Inflation bereits Panik auslösten, dann hat das sehr viel mit Weimar zu tun. Wirtschaftliche Krisen könnten sich rasch zu politischen auswachsen. Diese Angst war die erste Lehre aus Weimar und sie war besonders in den Anfangsjahren der Bundesrepublik sehr präsent. Heute wird ja oft vergessen, dass die Bundesrepublik nach 1949 nicht gleich mit dem Wirtschaftswunder startete. Vielmehr begann sie 1950 mit einer steil ansteigenden Massenarbeitslosigkeit, die rasch über die Millionengrenze schritt, und mit einer Wirtschaftskrise. Und insofern war gerade Anfang der 50er Jahre die Angst vor Weimarer Verhältnissen sehr real. Wirtschaftskrisen würden die Ränder stärken. Die zweite wichtige Lehre aus Weimar schien zu sein, rechts- wie linksradikale Parteien klein halten zu müssen. Hier setzte mit dem Verbot der rechtsextremen SRP, Sozialistischen Reichspartei, und der KPD 1956 der Staat Grenzen, um genau solche Parteien zu unterbinden. Das gesamte Konzept der wehrhaften Demokratie, unter dem sich die Bundesrepublik gegründet hat, war ein Verweis auf Weimar. Mit der KPD und der NSDAP waren damals tatsächlich zwei Massenparteien angetreten, die Republik zu beseitigen. Wobei spätestens 1928 klar war, dass die wahre Gefahr von rechts ausging. Vermutlich hätte die Republik die Angriffe der Radikalen aber abwehren können, wenn sie von einer starken Mitte getragen worden wäre. Doch die bürgerlichen Parteien konnten und wollten sich nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise kaum noch auf demokratisch legitimierte Koalitionen einigen. Denn wer sich aufs Regieren einließ, konnte fast sicher sein, bei den nächsten Wahlen abgestraft zu werden, sagt Sebastian Ulrich. Das bedeutet, die Parteien konnten ihre Maximalpositionen vortragen. Und je strikter, desto besser ist es, desto mehr steht man zu seinen Idealen, zeigt Haltung, wie man es heute nennt. Das ist natürlich Gift für den demokratischen Aushandlungsprozess. Kein Diktator kann uns retten. Wir selbst müssen uns helfen. Indem wir die Scheu vor der Verantwortlichkeit bei uns allen und bei den Parteien vor allem bekämpfen, die sich in verantwortungsbewusster Mitarbeit im Reichstag versagen. Politiker wie Preußens sozialdemokratischer Ministerpräsident Otto Braun waren sich Anfang der 30er Jahre des Problems durchaus bewusst. Doch weil die Fraktionen im Reichstag zu keinen stabilen Regierungen mehr fanden, hielten immer mehr ehemalige Wähler der Mitte die Demokratie für ein untaugliches System und liefen zu den Nationalsozialisten über. Das Land wurde derweil von Männern geführt, die der Reichspräsident ernannte, ohne dass sie über eine Mehrheit verfügten, weshalb sie sich mit Notverordnungen behalfen. Das war nach der Weimarer Verfassung legal. In die Katastrophe führte es, als Reichspräsident Hindenburg 1933 mit Hitler einen Mann zum Kanzler machte, der erklärter Antidemokrat und Bürgerkriegsideologe war, betont Martin Sabro. Vielleicht ist es der unwahrscheinlichste aller Zufälle gewesen, dass in dem Moment, in dem die NSDAP über 1 Million Wählerstimmen schon verloren hatte, Hitler es dann doch an die Macht geschafft hat. Nicht von alleine, sondern auch mit Unterstützung all derer, die meinten, ihn einkaufen zu können, um das gesamte Staatswesen in reaktionärer Weise zurückzudrehen. Aber schon wenige Wochen später, mit dem Abflauen der Arbeitslosigkeit, wäre für eine hitlerische Kanzlerschaft eigentlich gar keine Basis mehr gewesen. Eine Mehrheit an Wählerstimmen hat die NSDAP nie gewonnen. Die Republik wurde verraten von Konservativen, die sie nicht gewollt hatten. Sie war aber auch fahrlässig aufs Spiel gesetzt worden von Parlamentariern, die, abgesehen von den Sozialdemokraten, aus parteitaktischen Erwägungen ihre Gestaltungsoptionen aus der Hand gegeben hatten. Dass sich das nicht wiederholen dürfe, war die dritte große Lehre, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus Weimar zogen, ergänzt Andreas Wirsching vom Deutschen Institut für Zeitgeschichte. Man kann sagen, dass das Grundgesetz in vielerlei Hinsicht eine Art Anti-Weimar-Verfassung war und nach wie vor ist. Das sieht man vor allem an einem ganz klaren Grundprinzip. Der Bundestag wird im Grundgesetz als Parlament nicht aus der Verantwortung entlassen. Er kann nicht so ohne weiteres aufgelöst werden. Der Bundestag hat nicht mal ein Selbstauflösungsrecht, wie es viele andere Parlamente haben. Dahinter steht die Erfahrung, dass der Reichstag der Weimarer Republik sich gerne mit seinen Parteien auch aus der Verantwortung gestohlen hat und die Macht delegiert hat an die Exekutive, vor allem an den Präsidenten, insbesondere seit 1930, und damit auch zur Aushöhlung der Weimarer Republik beigetragen hat. Damit die Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht durch eine Vielzahl von Kleinstparteien eingeschränkt werde, wurden und werden diese durch die 5%-Hürde ferngehalten. Elemente direkter Demokratie wie Volksabstimmungen wurden auf Bundesebene ausgeschlossen. Sie würden Populisten eine Bühne geben und zur Emotionalisierung politischer Auseinandersetzungen führen. Debatten würden aber nur dann zur Stärkung der Demokratie beitragen, wenn sie strikt rational geführt werden. Das galt als vierte Lehre von Weimar, die sich aber in der Geschichte der Bundesrepublik nicht bewahrheitet habe, stellt Frank Bösch fest. Wenn wir die großen Debatten um Brandt mit Strauß und anderen vergegenwärtigen, dann wissen wir, wie emotional damals gerungen wurde, wie lebhaft es nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Straßenwahlkämpfen zuging. Und da muss man schon mal wirklich genau fragen, wann genau waren denn diese nicht emotionalen, rationalen Jahre? Waren es die 60er Jahre mit den 68ern auf den Straßen? Waren es die 70er mit den neuen sozialen Bewegungen oder die 80er mit den Massenbewegungen gegen den NATO-Doppelbeschluss oder die Atomkraft? Also nüchtern war Politik nicht. Gerade die hitzigen parlamentarischen Debatten um Brandts Reform- und Ostpolitik und die Auseinandersetzungen mit den außerparlamentarischen Bewegungen haben nicht nur gezeigt, dass die zweite deutsche Demokratie stabiler ist als die erste. Sie haben sogar so etwas wie eine nüchterne Liebe zur Republik erzeugt, die 1990 auch die Ostdeutschen zu erfassen schien, die sich ihr in der Vereinigung anschlossen. Doch mittlerweile scheint diese Liebe bei vielen erkaltet, sodass mit der AfD zum ersten Mal eine rechtsradikale Partei im Bundestag sitzt. Deshalb ist die Angst zurück, zwar nicht Bonn, aber Berlin könnte am Ende wie Weimar sein. Sebastian Ulrich hält solche Befürchtungen für übertrieben. Inzwischen haben sich die Zustände so weit entfernt von den Weimarer Verhältnissen, dass der Vergleich die falschen politischen Perspektiven zeigt. Man kann aus der Geschichte auch die falschen Lehren ziehen. Der Vorwurf gegenüber Weimar ist ja der einer schwachen Demokratie, die gegenüber ihren Feinden nicht entschlossen genug auftrat. Man hätte gegenüber den Feinden der Demokratie viel härter auftreten müssen. Man hätte die SA, die man ja verboten hatte, hätte das Verbot nicht aufheben müssen. Und daraus lernt man heute, dass man den Feinden der Demokratie von vornherein sehr hart entgegentreten muss. Wenn Rechtsradikale Menschen durch Straßen jagen, müsse die Polizei selbstverständlich einschreiten. Koalitionen mit rechtsradikalen Parteien sollten für Demokraten tabu bleiben. Das heiße aber nicht, betont Sebastian Ulrich, dass sie nicht mehr um deren Wähler kämpfen sollten. Wir müssen die Polarisierung der Gesellschaft zurückfahren. Also müsste man eher lernen, wie geht man auf Teile der Gesellschaft zu, die sich von den aktuellen Entwicklungen ausgegrenzt fühlen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Wie schafft man da eher Versöhnung? Wie baut man Spannungen ab? Und diese Weimar-Vergleiche führen genau in die gegenteilige Richtung. Sie führen in die Konfrontation. Konfrontation nütze vor allem der AfD, die sich umso besser als Schutzpatronin für Ausgeschlossene aufspielen könne. Und Angst davor, ausgeschlossen zu werden, haben viele. Etwa wenn sie fürchten, ihre Wohnung werde unbezahlbar oder ihr Arbeitsplatz könnte wegfallen. Ganz allgemein verbreite sich eine Angst in der Gesellschaft, beim immer härter werdenden Wettbewerb nicht mehr mithalten zu können, beobachtet Andreas Wirsching. Das Problem ist, diese Anforderung, dieser Imperativ des ständigen verbessere dich, optimiere dich, damit du als Individuum auf dem Arbeitsmarkt reüssieren kannst, das sind ja alles Dinge, die gebetsmühlenartig seit zwei Jahrzehnten auf die Leute prasseln, sodass wir heute schon eine Situation haben, dass es eine Minderheit gibt, die die Marktkräfte positiv ausschöpfen kann, auch was die Einkommen betrifft. Und man auf der anderen Seite natürlich diejenigen Gruppen hat, die, wenn man so will, auch den Karren ziehen, die mit dem Imperativ des ständigen Optimiere dich konfrontiert sind. Und ich bin auch der Meinung, dass das teilweise heute den Erfolg des Rechtspopulismus erklärt, weil die Leute dazu auch keine Lust mehr haben. Demokratische Politiker müssten den Leuten wieder das Gefühl vermitteln, sie vor Überforderungen schützen zu können. Ich bin der Meinung, dass demokratische Politiker und auch Parteien heute vor der Aufgabe stehen, tatsächlich, wenn man so will, Führung anzubieten. Das heißt auch demokratische Alternativen, demokratisch legitimierte Konzepte stärker in den Vordergrund zu bringen, durchaus auch im kämpferischen Sinne. Anders als in den 30er Jahren befürwortet heute eine überwältigende Mehrheit das Prinzip der Demokratie. Das dürfte auch so bleiben, solange die meisten Leute das Gefühl haben, es gehe einigermaßen gerecht zu. Dafür zu sorgen, ist eine aktuelle Aufgabe demokratischer Parteien. Mit Weimar hat das nichts mehr zu tun. Die Lehren aus der Weimarer Republik. Das war ein Beitrag von Andreas Beckmann.